WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic, herzlich willkommen. Wir beginnen heute unsere kleine Serie zum Thema Heimat und das ist eigentlich längst überfällig, spätestens seitdem wir in Deutschland sogar ein eigenes Heimatministerium haben. Aber wir folgen nicht dem zuständigen Minister Seehofer in unserer Serie, sondern wir hören die Geschichten von Menschen, die an mehreren Orten zu Hause sind, viel erlebt haben, so wie Ada Yilmaz, einem jungen Deutsch-Türken, der am Sarg seines gerade verstorbenen Vaters steht, einem Mann, den er tot zum ersten Mal in seinem Leben sieht, weil dieser die letzten Jahre in einem Gefängnis in der Türkei verbracht hat. Hier bei dieser ersten und letzten Begegnung lernen wir die Familie Yilmaz kennen. Ihre Geschichte, die sich zwischen zwei Welten abspielt, wird im Hip-Hop-Stil erzählt. In der Hauptrolle hören wir den Berliner Rapper Drop Dynamic. Viel Spaß beim Zuhören. Intro. Grabrede 1. Stell dir vor, Papa, soll ich dich so nennen? Papa, Vater, Erzeuger, stell dir vor, Papa, du bist tot. Stell dir vor, du bist tot. Und ich bin auf deiner Beerdigung. Ich gehe nach vorne an das Rednerpult und dann erzähle ich von Deutschland, von diesem großartigen Land. Von meinen Freunden, von Maitagen am Hauptbahnhof, von unserem letzten Sommer. Get Deutsch or Die Trying von Nejati Öziri. Regie Volkan T. Error. Track 1, mein Zuhause. Du sitzt auf deiner Bank. Du nickst zu ein paar Leuten. Den kennst du, den auch und den, also vom Sehen. Keine Freunde, aber Brüder. Sie würden dich verpfeifen, wenn es drauf ankommt. Du würdest sie verpfeifen, wenn es drauf ankommt. Wenn dich. Order, komm endlich. Eine Bank weiter oben. Gabba, Spacken, Sachen, Air Max, Lonsdale, Jacke, Pitbull. Affe hat eine Dose in der einen und den Schwanz in der anderen Hand. Rindfleisch und Nacken tanzen ihren komischen Hacketanz. Marsch auf der Stelle, Schaffel nach rechts. Marsch auf der Stelle, schüttel die Glatze. Sie sind keine Nazis, keine richtigen. Sie kaufen von dir, du kaufst bei ihnen. Zwei Bänke weiter oben. Russen, eigentlich Russlanddeutsche. Einsiedler, Kasachen, Usbeken, Polacken. Kontis. Nie auf der Bank, immer in der Hocke davor. Aber die kaufen nichts, die trinken nur. In den Taschen unter der Bank genug Flaschen für jeden. Aber die nuckeln lieber alle an einer. Kommunisten halt. Arda, was ist los? Bist du dabei? Jungs, lass den Scheiß, wenn die Bullen kommen. Scheiße, Junge, hast du Schiss? Ihr sitzt auf eurer Bank. 4, 5, vielleicht schon 6 Sommer lang. Danny ist bei dir. Savas ist bei dir. Ihr seid hier zu Hause. Mädchen! Hey! Mädchen, schöne Kreole. Es ist Freitagabend. Dein Hirn ist so schwammig wie dein Schritt. Du bist 18. Fast. Und dein Blut kocht. Was hast du gesagt, du Wichser? Morgen ist dein Geburtstag. Und es ist euer letzter Sommer. Hey, Mädchen, schöne Kreole. Perle, was geht bei dir heute Abend? Danny liebt Frauen. Zucker, komm mal rüber. Und zwar alle Frauen. Hey, du, super Augen. Aber besonders, da kommt sie. Benehmt euch auf. Hi. Hey. Schaut euch das an. Es gibt einen Gott. Aber besonders liebt Danny. Die guckt nicht mal rüber. Für wen hält die Schlampe sich? Ja genau, geh weiter, du Fotze. Für wen hältst du dich? Krass. Ich lieb sie einfach, Brudi. Aber besonders liebt Danny Susanna. Susanna. Niemals Susanne. Nenne sie nie Susanne. Da gibt's eine Legende. Ein Typ mittendrin. Oh shit, Susanne, du bist die Beste. Sie zieht seinen Kopf nach hinten, klebt ihr Kaugummi ihm in die Haare zwischen Sack und Hintern, drückt ihre Kippe auf seinen Stirn, zieht sich an und verschwindet dann. Krass. Sie hat's einfach drauf. 1,60 Meter, 53 Kilo pures Walnussbaklava in Hotpads und Top. Sie kommt und auf der Pennerwiese schießen Blumen aus dem Boden. Sie kommt und die Gabbas tanzen Ballett und ihre Pitbulls heulen den Mond an. Sie kommt und der Bahnhof riecht nach Vanille. Von der Pille sind ihre Titten viel zu groß für ihr Alter. Im Ausschnitt funkelt Glitzerstaub in Rot-Weiß die Farben der polnischen Flagge. Sie ist die Hoffnung ihrer Familie, sie muss es schaffen. Als ihr Pädagogiklehrer ihr mal eine schlechte Note geben will, sagt sie: Herr Direktor, der hat mir was Perverses angeboten. Und jetzt ist Danny selbst verliebt. Susanne also. Und dann? Backseat Action. Einen Sommer lang hat Danny seine Hand neben dir auf der Bank in Susannas Hose. Schlag zu. Fester. 3 Monate später siehst du die beiden in der Ecke bei McDonald's beim Durchgang zur Pennerwiese. Schlag zu. Fester. Und du verstehst, die Titten wurden nicht nur von der Pille immer größer. Schlag zu. Fester. Du weißt, sie hat 2 polnische Brüder und Maria wusste auch nicht, wo Jesus herkam, haben sie gesagt. Fester. Du merkst, seine Faust bremst ab vor dem Bauch. Fester. Scheiße, das bringt nichts. Du weißt, er will es eigentlich behalten. Fester. Ich kann nicht. Schlag endlich fester, Danny, bitte. Und Susanna kotzt ihren Big Mac wieder aus. Ein Windstoß zieht durch den Gang. Verteilt Danny über den Bahnhof und Susannas Brüder sammeln ihn auf. Der heißt ja jetzt Damian. Der feiert Weihnachten jetzt in der Kirche. Da bricht die Schule ab und macht jetzt Dachdecker. Sie haben es dummisch genannt. Dachdecker war nix, lieber Tätowierer. Tätowierer war nix, der macht jetzt 1-Euro-Job. Ihr Vater hat ihm einen Job in Warschau besorgt. Moment. Zurück. Fang nochmal von vorne an. Hey Ada, pass auf. Sag der Alten, dass sie mir endlich mein scheiß Kindergeld überweisen soll, ja? Das ist mein verdammtes Geld, meins. Sie kann ihr es gerne versaufen oder sonst was, aber das ist mein Geld, das steht mir zu. Und wenn sie es nicht gebacken kriegt... Scheiße, ey. Seit einem Jahr sage ich, dass wenn sie es nicht gebacken kriegt, dann soll sie einen verfickten Dauerauftrag einrichten. Das kann doch nicht so schwer sein. Jeden Monat die gleiche Scheiße. Oder sie soll beim Amt direkt mein Konto angeben. Aber das ist mein Geld. Sorry, dass ich dich... dass du da immer mit drin hängst. Wie geht's dir? Was macht die Schule? Mir geht's gut. Die Familie hier, die sind total Panne. Eigentlich ganz nett. Ein bisschen spießig. Da läuft den ganzen Tag Radio. Tischdecke ist gelb. Die haben jeder einen eigenen Becher für ihre Eier. Mit ihrem eigenen Namen drauf. Kannst du dir ja vorstellen, wo die dann morgens alle ihre Eier draus fressen. Keine Ahnung, wie lange ich das hier aushalte. Hör zu, ich bin am Wochenende in der Stadt. Vielleicht, falls du Lust hast, lass uns kurz treffen. Ach shit, fast hätte ich's vergessen. Ikidotum, Bruderherz. Oh Mann, 18, krass. Ich hab dich so lieb, Bruderherz. Du bist wahrscheinlich mit den Jungs unterwegs. Pass auf dich auf. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ruf mich an. Track 3. Meine Schwester Eileen. Du bist 8. Du bist 8 und hast keine Ahnung von der Welt. Du kommst nach Hause, du schmeißt deinen Rucksack in die Küche. Deine Mutter döst auf der Couch. Auf dem Boden davor 2 Jelzi-Wodka leer. Der Fernseher viel zu laut. Columbo verhört einen Verdächtigen, ohne dass der Verdächtige es merkt. Moment. Nochmal. Du bist 8. Du kommst nach Hause und du schmeißt deinen Rucksack in die Küche. Deine Mutter auf der Couch, die Jelzi-Flasche davor, Columbo verhört einen Verdächtigen, plötzlich explodiert ein Auto, deine Mutter schreckt auf, die Flaschen klirren, Columbo rettet sich hinter einem Lauf, LKW. Alle rauf, alle schnell! Nach Hause, Rucksack in die Küche, deine Ma auf der Couch, die Explosion im Fernseher, das Klirren der Flaschen. Alle raus, schnell aus dem Haus, alle! Sie packt dich. Was ist los? Deine Schwester in der Tür ihres Zimmers schaut zu euch. Du schaust zu deiner Mutter auf das brennende Auto im Fernseher, du zu deiner Schwester auf das Auto, dann zu deiner Mutter. Du hast echt einen Knall, Mama. Ich dachte echt ein Erdbeben. Warte. Nach Hause, Rucksack, Couch, Explosion, Klirren, deine Mutter. Raus, raus! Deine Schwester. Was ist los? Der Fernseher. Du hast echt einen Knall, Mama. Ich dachte echt ein Erdbeben. Ich brauch. Wo sind meine Zigaretten? Keine Ahnung. Du hast wieder meine Zigaretten geklaut. Ich hab deine scheiß Zigaretten nicht geklaut. geglaubt. Geh arbeiten, kauf mir selbst welche, wenn du unbedingt. Ich hab deine Scheißzigaretten nicht. Deine Mutter rennt in die Küche. Nein, auf die Toilette. Sie rennt auf die Toilette und übergibt sich, weil... Die hat nur was Schlechtes gegessen. Dann geht sie in das Zimmer deiner Schwester und kommt mit einer Schachtel Camel wieder. Du kleines Miststück. Und was ist das? Das sind meine. Und wovon hast du die gekauft? Von meinem Geld. Davon kriegst du Krebs. Davon denke ich wenigstens nicht, das Haus stürzt ein. Deine Mutter verteilt ein Bitch-Slap. Du bist 8 und weißt noch nicht, dass es Bitch-Slap heißt. Leck mich doch. Deine Schwester geht zur Tür. Nein, sie geht in ihr Zimmer, schmeißt Klamotten in ihren Eastpack, dann zur Tür. Wo willst du hin? Ich schubs dich nur irgendwann die Treppe runter. Du hörst eine Stimme aus dem Treppenhaus. Ruhe da oben! Wir sind hier nicht auf dem Bazar! In dein Ohr. Und knallt die Tür hinter sich zu. Scheiße, ich dachte wirklich ein Erdbeben. Du bist 8. Du weißt weder, was ein Erdbeben ist, noch dass Eileen erst wiederkommen wird, wenn sie mit dem Rauchen längst aufgehört hat. Track 4. Im Ausländeramt. Sie haben Ihren Vater nie gekannt. Ja. Nie gesprochen. Ja. Nie gefunden, ob wir Sie ihn ausgiebig gesucht haben? Die wichtigste Lüge deines Lebens. Jackpot. In deiner Hand durchnässt die 318. Es ist dein 18. Geburtstag und es ist alles perfekt, wie du es dir immer vorgestellt hast. Langer Flur, grüne Kacheln, Sonnenblumen auf Hochglanz. Du starrst auf das Bild. Ist blasser geworden, denkst du so in den Jahren. Die 318 blinkt auf. Heute ist dein 18. Geburtstag und du feierst. Richtig groß. Mit Herrn Kozminski im Ausländeramt. Kozminski erklärt dir mit polnischem Akzent, welche Papiere du brauchst, um ein stabiler Deutscher zu werden. Im Regal hinter ihm ein Familienfoto. Auch Hochglanz. Sein Sohn hat bestimmt schon mal bei dir gekauft. Denkst du? Es ist dein Tag. Ein für Bismarck, ein für Hitler und ein für deine Schwester. Eidesstaatliche Verschollenheitserklärung für den Vater. Check. Aufenthaltsgenehmigung der Mutter. In your face. Geburtsurkunde der Mutter. Yes. Nachweis des Konsulats, dass sie keine türkische Staatsangehörigkeit haben. Hier, Amna. Moment. Da fehlt noch was. Was? Kleiner Witz. Alles gut. Du konzentrierst dich auf das langsame Auf und Ab des Wackeldackels auf seiner Schreibtischmitte. Nur noch der schriftliche Sprachnachweis. Kleiner Text hier unten, bitte. Sprachnachweis? Du schreibst. Ich vögel deine Tochter, bis sie Arabisch spricht. Ich klau deinem Sohn den Praktikumsplatz, mach ihn drogenabhängig und verkaufe seine Organe auf dem Türkenmarkt. Ich breche nachts den Stern von deinen Bands und trag ihn zu meiner Halbmondkette. Ich will kein Arzt oder Anwalt werden. Ich werd Superstar oder arbeitslos. Ich bin der deutsche Traum deutscher feuchter Frauen. Sehr witzig, Herr Yilmaz. Du machst ein Kreuzchen hinter. Ich hab nicht vor, das demokratisch-parlamentarische System der BRD zu ändern. Und signierst mit deinem Schwanz da, da, da und da. Niemals verlieren. Die gibt es kein zweites Mal. Unter keinen Umständen. Vergiss gestern. Du hast jetzt besseres Zeug. Deine Jungs warten draußen. Und? Du zeigst deine Einbürgerungsurkunde. Sieh dir dein Einbürgerungstütchen. Es ist dein 18. Geburtstag. Ein für Özil, ein für die Narbe über der Augenbraue und sogar ein für deinen Vater. Hallo Arda? Hallo? Wo steckst du denn? Dings, was ich sagen wollte, jemand war bei uns und du weißt ja, wegen dieser Dings. Also wir kriegen die Sachen wieder später, auf jeden Fall, hat er gesagt, aber erstmal muss er sie mitnehmen. Ja, auch aus deinem Zimmer, also du musst dich jetzt entscheiden zwischen dem Fernseher und der Dings hier, die Playstation. Ich hab jetzt erstmal gesagt, der Fernseher, weil wir haben ja noch einen im Wohnzimmer. Du kannst ja dann da spielen. Du kannst jetzt Ticker ja noch selbst, ob lieber Fernseher oder Playstation, je nachdem. Und was ich noch sagen wollte, falls deine Schwester sich bei dir meldet, sag ihr, jetzt gerade ist ja immer, ich weiß, aber jetzt gerade ist einfach echt knapp. Sag ihr, sie kriegt das Geld diesen Monat noch, aber... Track 5 im Mevlana-Grill. Ihr rennt die Bismarck hoch, die Tüte brennt in Dannys Händen, die letzten Züge, er nimmt sie umgekehrt in den Mund und gibt ihr einen Kuss. Von Marie und Johanna. Der beste Kopfschuss deines Lebens. Du musst aufpassen, dass du nicht umkippst. Dann weg mit dem Spliff und ab in den Mevlana-Grill. Fresskick. Serkan Amca hinter dem Tresen, rote scharfe Soße an seinen riesigen Händen. Türkische Ingenieursdiplome gerahmt an den Wänden. Du schaust auf deine Einbürgerungsurkunde und in dieser Sekunde verstehst du endlich, dass diese Diplome hier hängen, weil sie nichts wert sind. Du hast Geburtstag und du denkst an früher, an Schulschluss, an Dönerbude, an Fettflecken auf Schulheften, an ganze Nachmittage Mayonnaise in Eimern rühren hinten in der Garage, an Kindergeburtstage mit gemischten Grilltellern und an Merve, Savas Mutter, an die du heimlich verliebt warst, weil sie ihre heilenden Hände auf euren Ohren legt, wenn Onkel Serkan sie anschreit, und an Merves Augen, grün wie Oliven, hinter geschwollener Haut, pflaumenblau. Es gibt gemischten Grillteller für dich und deine Jungs. Und niemand weiß, dass in 2 Monaten die Polizei da sein wird. Dass der Mevlana-Grill für immer schließen wird, weil es tropft. Hinten in der Garage. Hört ihr? Tropft es. Die Mayonnaise. Tropft es. Von zerschnittenen Armen. Voll scharfer Soße. Von Fingerspitzen nach Erde riechen. Hört ihr? Von Hausschuhen, die in der Luft. Die in der Luft baumeln. Tropft es. Schon wieder. Wird Taze sich erst die Arme aufstützen wird, bevor sie sich erhängt, um auch wirklich sicher zu gehen. Aber heute schaust du in Savas verkiffte Augen. Keine Spur davon, dass sein Vater die Diplome dann abnehmen wird, um sie mitzunehmen zurück nach Konya. Dass Savas mit ihm zurückgehen wird und dass Merve nicht mitkommen wird, weil ihr alle auf dieser Welt nur beschissene Gastarbeiter seid. Du chillst auf deiner Bank, weil... Bruder, du weißt, the revolution will not be televised. 4, 5, schon 6 Sommer lang und du weißt, du spürst, heute ist es soweit. Heute Abend tanzt der Bahnhof zum Sonnenuntergang. Die Gabbas von oben gratulieren dir. Pitbull Baby mit roter Schleife, Tränen in den Augen. Unser Jüngstes für dich. Die Kontis von unten, Russen, Kasachen, Usbeken, Polacken, schmeißen Runden. Auf der Pennerwiese, Wodka für alle. Und Perestroika in dir. Also chillst du auf deiner Bank, weil... Bruder, du weißt, the revolution will not be televised. Nicht von Mevlana, nicht in der Schule und nicht in den Büchern, sondern nur hier. Hier auf der Straße ist eure Befreiung und du bist dabei. Savas reißt eine Seite aus deinem Pass, dreht eine Tüte... Only sky is the limit. ...zieht an der Blüte und reicht sie weiter an 2 Polizisten. Deine Mama ruft an. Arda, wann kommst du? Aileen und sie warten. Essen und so. Auf der Bank ganz unten, Merve und Serkan küssen wie mit 17 und es riecht nach Sportunterricht. Und du chillst auf deiner Bank einen allerletzten Sommer lang, weil du glaubst, the revolution will not be televised. Aber etwas stimmt nicht. Und du merkst, niemand ist da. Du merkst, du bist allein. Du merkst. Und deine Freunde sterben in den Zeitungen. Mit Balken vor den Augen, in den Parks, auf den Bänken, in TV-Shows als Zahlen und in den Statistiken stirbt dein Volk. Eine Generation an Straßenecken bettelt um ewige Jugend. Du bist 18 und du verstehst, du hast verloren. Und du rittst mit deinem Schlüssel in die Bank. A zu dem R, zu dem D, zu dem A. Und... A, zu dem L, zu dem M, zu dem Anja, damit du niemals vergisst, wo du herkommst. Wo du herkommst. Interlude, Grabrede 2. Und ich bringe mit deine Erben, meine Mutter, meine Schwester und mich. 18 Jahre staatenlos, weil Terroristenkind verwandt mit deiner Revolution. Und dann noch dieses eine Arschloch, mit dem sich niemand jemals anlegen sollte. Das Ausländeramt. Ich bringe mit Sozialpädagogen, die zu unseren Lehrern sagten, wir hätten keine Perspektive. Dabei hatten wir zu viel Perspektive. Hatten wir Dinge gesehen, die andere Kinder ihr Leben lang nicht sehen, während sie in die Kürbissuppe ihrer Eltern fressen. Ich bringe mit Savasch, Blutsbruder, Zwillinge am Kopf zusammengewachsen. Mein bester Freund, Sohn deines besten Freundes. Und alle anderen meiner Freunde, die nach und nach verschwanden, ohne einen einzigen Stein geschmissen zu haben. Dann noch die Jungs vom Asylbewerberheim gegenüber. Sie nennen mich Hundesohn, jeden Tag auf dem Weg zur Schule. Ich stimme zu. Nicht dabei wäre Merve, Savas Mutter, grüß sie von mir. Und ich bringe deine schnauzbärtigen Freunde mit, die mir auf die Schulter klopfen auf türkischen Hochzeiten. Die mir sagen, dass ich dir so ähnlich sehe. Die mir sagen, dass ich irgendwann wie du werde. Held einer Revolution. Track 7. Der Molotow-Cocktail-Song, wie meine Eltern sich kennenlernten. Okay, worum geht's hier? Darum, dass ein Typ nach Deutschland flieht und wieder zurück? Darum, dass mein Vater für 17 Jahre ins Gefängnis geht und das freiwillig? Vergesst es. Es geht um sie und um ihn und um ihn und um sie und um die ganz große Liebe und den ganzen Kram. Aber so einfach ist es halt nicht. Und um das zu verstehen, müssen wir zurück. Noch viel weiter zurück. Und zwar ins Jahr der Herren der Gastarbeit und des Kalten Krieges. Wann nochmal? Und was passierte? Er war allein in einer Bar. Sein erstes Silvester in Deutschland, arschkalt. Sie, noch keine 20 Jahre alt, das erste Mal aus, nachts mit den Mädels, Lippenstift im Autorückspiegel laut Huu rufen. Er hat extra gewartet, bis alle anderen fertig sind. Hat gewartet, bis alle, wirklich alle im Heim im Bad waren, damit er sich in Ruhe rasieren kann. Koteletten, Kinn, das ganze Programm. In seiner Jackeninnentasche sind noch ein paar Parfümproben. Er benutzt sie heute, aber vermischt sie nicht alle und spar ein bisschen was für später auf. Er, frisch geduscht, gebügeltes Hemd, glatt rasiert, will nicht sofort den Terroristen geben. Sie sieht ohnehin top aus in ihrem Ford Fiesta mit ihren Freundinnen Nalan, Janan, Aidan und Aishan und die Merve, auch die ist dabei. Gespräche über die Frisur von Rosa Luxemburg, Kofferkind-Traumata und die Ärsche von White Boys. Rauf auf den Frauenparkplatz, rein in die Bar. Er weiß, Tanz auf keinen Fall. Beginn keinen Halai, wedel nicht mit einem weißen Stofftuch rum. Echt nicht. Schau am besten gar nicht erst auf die Tanzfläche. Das kommt nur, wie wenn du mit deinen Essensmarken vor der Fleischkühlung stehst. Er textet also lieber den dreadlockigen Barkeeper voll. Warum? Ja, weil es total psycho kommt, wenn man ganz alleine in einer Bar rumhängt, bis sie durch die Tür tritt. Ein Raunen durch die Bar. Glaub mir, ich habe Fotos von meiner Mom gesehen, sie sah umwerfend aus. Sie guckt, er guckt, sie guckt wieder. Er sieht, dass sie wieder guckt, sie guckt schnell weg und er fühlt sofort, das ist sein Mädchen, das ist die Frau seines Lebens. Die oder Selbstmordanschlag. Sie hat eigentlich nur geguckt, weil sie kurzsichtig ist und viel zu eitel, heute Abend ihre Brille zu tragen. Er hat schon gelernt, das heißt noch gar nichts. Rübergucken heißt hier noch absolut überhaupt gar nichts. Selbst wenn sie dabei an einem verdammten Strohhalm nuckeln würde. Cool bleiben. Frauen im Westen und so. Okay, sprich sie an, aber bau keinen Scheiß. Er weiß, es gibt nur eine Regel in Gold. Er setzt also alles auf eine Karte. Geht zu ihr, schaut ihr tief in die Augen und haut dem Dreadlock-Typen 4,50 Mark in 5 Pfennigstücken sein ganzes Monatserspartes für ihren Wodka-Lemon auf den Tresen, als würde er sagen, Girl, steig ein, ich fahr dich zum Mond. Sie? Hä? Er? Und jetzt passiert dieser eine unerklärliche, ein bisschen zu kitschige, aber unerlässlich für jede gute Story-Moment. Sie dreht sich um und will sofort wieder gehen. Er hält sie am Arm und packt aus, die ganze Story. Dass er eine Studentenbewegung gegründet hat, dass sie Devrim Jisol heißt, kurz DevSol. Für unsere Deutschen mit Migrationsdefizit, Das heißt Revolutionäre Linke. Er sagt, dass es eben ein paar Anschläge gab, aber nichts Wildes, sagt er. Eine Bombe in einem Parteibüro, eine kleine Schießerei an einer Bushaltestelle und so. War eine unglaubliche Autofahrt. Und ja doch, sind auch ein paar Leute gestorben. Nicht Unmengen, 4 oder so, aber es herrscht schließlich auch Bürgerkrieg. Geopolitische Interessen. Sie hat bestimmt davon gehört. Kalter Krieg und so. Er und Ideologien sind halt hoch im Kurs, Menschenleben günstig. Und immerhin, er wollte die Regierung, die türkische Regierung, die türkische diktatorische Regierung absetzen und durch eine gerechtere türkische linke diktatorische Regierung ersetzen. Sie aber... Er musste alles stehen und liegen lassen, packte seinen Rucksack und war weg. Ausgangssperre, Panzer in den Straßen, miese Angelegenheit. Ist eine faire Verurteilung einfach nicht mehr drin. Und seitdem wartet er hier, in dieser Bar, vaterseelenalleine auf seinen Prozess. Der Prozess, der entscheidet, ob er in Deutschland bleiben darf. Er sagt nie Asylverfahren. Asyl klingt nach Mensch, die nichts wert sind. Prozess klingt nach Macht, Literatur und Anzügen. Und er wartet schon verdammt lange. Und er war hier und heute ganz kurz davor, sich in diesem scheißkalten Land mit diesen scheißkalten Leuten und diesem beschissenen 68er-Hippie-Barkeeper tot zu saufen, wenn er das Geld dazu gehabt hätte. Es ist da diese Hitze in seiner Lunge. Dieses wackelige Gefühl in seinen Oberschenkeln. Denn in diesem Moment, als sie ihn angeschaut hat, macht sein ganzes Leben, das in dieser Drecksbar enden sollte, plötzlich wieder Sinn. Weil er sich jetzt gerade fühlt wie ein Schuljunge, der einen Umweg nach Hause nimmt, nur um eine Straßenecke weiter mit seiner Sandkastenliebe gehen zu können. Weil er seit seiner Flucht das erste Mal wieder wie ein Mensch ist. Sie schweigt. Sag was. Bitte. Sie steht also da, hört sich das alles an. Wir erinnern uns, keine 20, leicht verdutzt, vor einem Typen, der ihr mit einer entwaffneten Ehrlichkeit, die nur Mörder haben, erzählt, dass er ein Terrorist ist, ein verfolgter Staatsfeind in der Türkei ist, ein Illegaler in Deutschland, der sie einlädt auf den ersten Wodka-Lamm ihres Lebens. San, sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin. San, ülkemin yaz geceleri gibisin. Saadetten haber getiren atlı kapını çaldığında... Beni unutma, saklı gülüm. Sana burada veriyorum hayata ayrılan Buse'yi. Sen memleketim kadar güzelsin. Ve güzel kal. Das zu übersetzen würde jetzt echt zu lange dauern, aber ist klar, worum es geht, oder? Liebe und Sehnsucht und Heimat und so ein Kram. Sie? Und dieser Wodka, der erste ihres Lebens, schmeckt so verdammt gut. Und während dieser Typ da so vor ihr steht, denkt sie... An ihre Mutter, die ihr jetzt gerade eine scheuern würde, weil sie verdammt nochmal nicht nach Deutschland gekommen ist, damit ihre Tochter sich in einer schäbigen Eckkneipe mit irgendwelchen Verbrechern rumtreibt. Also schaut sie ihn an, legt ihre Hände an seinen etwas zu großen Kopf und küsst ihn. Als würde man ihn schon morgen wieder abschieben. Während seine Genossen Silvester also in einer türkischen Hochsicherheitszelle Karten spielen und dabei Elektroschocks an die Eier kriegen, raucht er seine erste deutsche Zigarette danach. Track 8. Die Internationale, wie mein Vater zum Terroristen wurde. Ümi hat sich also verschossen. Von den Lockenspitzen bis in die lackierten Fußnägel. So what? Aber irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Aktenzeichen 197914 14 A1 B064 004 I00T03N002-S640-RME-P1413. Datum: 2. Dezember 1979. Wir klagen an. Der Tatbestand? Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen folgende Person. Erstens zur Person und Jugend des Angeklagten. Sein Name? Herr Murat Yılmaz. Eigentlich Mehmet Murat Yılmaz. Geboren am, in... Und sein Baba? Herr Mustafa Yılmaz, Offizier bei der Hava Kuvvetleri. Ein Arschloch vor dem Sohn. Und noch sein Dede? Herr Murat Yılmaz, Soldat in der 3. Armee des letzten Sultans. Nachdem ich benannt bin. Auch Arschloch. Was soll das? Stell dir vor, Abendessen bei den Yılmaz zu Hause. Mante mit Joghurt. Über dem Esstisch ein Bild an der Wand. Mustafa Kemal schüttelt Murats Dede die Hand. Und sein Vater erzählt dem kleinen Murat, was dessen Vater ihm erzählte, was dessen Vater ihm erzählte, was dessen Vater ihm erzählte, was vom türkischen Befreiungskrieg. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Okay, okay, schon gut. Zu gerne würde Murat fragen, wer von den dreien war eigentlich zuständig für Kurden, wer für Griechen und wer für Armenier? Aber er tut es nicht. Meiner Mutter zuliebe. Zweitens, zur psychologischen Entwicklung und Reife des Angeklagten. Schon während des Studiums, Mitgliedschaft in einer aktivistischen Verbindung. Wacht auf, verdammte dieser Erde. Ist das der Vorwurf? Gilt das schon als Terror? Sie selbst organisierten Demonstrationen, die die Polizei auflöste. Sie verteilten illegale Flugblätter. Weil sie unser Magazin verboten haben. Sie besetzen die Universität. Weil sie unseren Prof inhaftierten. Sie werfen Steine auf Schaufenster, Geldautomaten auf Busse und Autos. Stimmt nicht, nie auf Autos. Wir haben nie auf Autos geschmissen. Was soll das? Geht's darum? Steine? Ist das der Vorwurf? Drittens, zum Plädoyer des Angeklagten. Schaut mal da raus. Unser Volk stirbt. Auf den vertrockneten Feldern in den Gijekundus, an den Stadträndern, in den Folterkellern, unter korrupten Richtern. Sie sterben überall. In Atatürks Gesichtern, auf den Fahnen und Litterscheinen, in den weinenden Schreien kurdischer Kinder auf dem Taksimplatz, 77 im blutigen Mai. Sie sperren alles und jeden ein. Studenten, Journalisten, Lehrer, völlig egal. Unsere Genossen gefressen von grauen Wölfen, entführt und gefesselt von der eigenen Regierung. Ertrunken im Blau der NATO, ertrunken vor Zyperns Küste, ertrunken in schmierigen Ölkriegen. Unser Volk stirbt und ihr faselt von Steinen? Mahir, Hüseyin, Ulaş, Kurtuluşa kadar savaş! Track 9. Wie meine Eltern heirateten. Okay, ich hab gehört, hier wird heute geheiratet? Yeah! Sagt da jemand ja? Yeah! Ich hör euch nicht! Yeah! Okay, okay, okay, okay. Das Brautpaar, bitte auf die Tanzfläche. Und ihr? Wo seid ihr? Leute, holt die Feuerzeuge raus. Männer, trocknet eure Schweißhände. Nehmt eure Liebsten an der Hand und get closer. Happiness. Yeah. Jetzt, Männer, ist der Moment, sich bei euren Janla zu entschuldigen. Für all die Nächte, die ihr nicht heimkamt. Die Streitereien um das Haushaltsgeld. Die verheulten Kindergeburtstage. Die Prügeleien in Eckkneipen. Die Kriege, Terroranschläge und Genozide. Single Ladies, wenn ihr da seid, drückt ein Auge zu. Get on the floor, let's go! Sie, die nie wieder so sorglos sein wird wie heute. Er, der nie wieder Aufenthaltsprobleme haben wird, ab heute. Und sie, die ihn 3 Wochen lang jeden Tag im Heim in seinem Zimmer besucht, das nur aus einem Bett besteht, um Wort für Wort seine 132-seitige Anklageschrift zu übersetzen. Er hat jetzt eine Familie, eine kleine Wohnung und einen ersten eigenen, nicht gestohlenen Ford Fiesta, mit dem er seine kleine Familie zum See kutschieren kann, um da ein Sucuk-Sandwich zu verdrücken. Sie macht erstmal Bürokauffrau zu Ende und dann Havanna rauchen in Kuba. Ja, und rumknutschen in Bangkoks Gassen. Aber vor Kuba kommt die kleine Eileen erstmal in den Park hinter der Pennerwiese. Atmen, Leute. Atmen nicht vergessen. Seid ihr noch da? Yeah. Wie bitte? Ich höre euch nicht. Yeah. Okay. Okay, und jetzt fahren wir runter. Komm schon, fahrt runter und runter. Und nun die Hüfte ganz langsam. Oh ja, vor und zurück, genau so. Hüfte an Hüfte, oh Mami, vor und zurück. Kommt schon, Leute, keine falsche Scham. Ihr wisst, wie es ausgeht. Wir bleiben unten, okay? Und wir fahren hoch, wir fahren hoch, wir fahren hoch. Und oben tanzt, tanzt nach dieser ganzen Scheiße. Tanzt für endlich ein paar Life Goals. Tanz für Job, Auto, Frau und Kind. Tanz für was kann dir noch passieren? Tanz für die Freiheit, Ümi. Tanz für dein neues Leben, Murat. für dein neues zweites Leben, in dem alles gut wird und nichts passieren kann. Tanz weg die Nacht, tanz weg den Putsch, tanz weg die Revolution, tanz weg den Pass, tanz weg die Eltern, tanz weg die Jugend, tanz weg Almania, tanz weg die Kälte, tanz weg den Krieg. Oh Baby, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz, tanz. Okay, danke, vielen Dank, Leute, das war genug Tanzen für mich. Wir wissen, wie es endet. Vielen Dank, Mama, Papa, bis hierhin, gute Nacht. Track 10. Die Wahrheit. Imrans Gebet und Murats Solo in Deutschland. Aber wie das halt so ist. Wir waren noch nicht fertig. Viertens, zum Tathergang. Katzen in der Stadt, du weißt, wie es uns geht. Der Mürzin ruft nachts, du weißt, wie es uns geht. Wir fliegen in sein Turm, du weißt, wie es uns geht. Unterhalt uns, spiel mit uns, stirb für uns mal her. Baba, ich zog in den Krieg gestern Nacht. Baba, dies sind meine letzten Worte. Ich war ein Soldat gestern Nacht und hab gedacht, wer weiß, vielleicht bist du ja stolz auf mich. Wir sind 1000. Wir laufen durch die Straßen, Flugblätter in der Luft, Hammer und Sichel auf den Fahnen. Serkan neben mir, Zorn im Gesicht, Stein in den Händen. Die Polizei wartet, vorn am großen Platz. Ich hole aus, aber plötzlich hält jemand meinen Arm fest. Schnauzer und Rollkragen, Jeans über Lederstiefeln. Baba, bei meiner Mutter, er sah aus wie Mahir. Er hätte uns beobachtet, er kenne ein paar Leute. Ob wir mal bei was Richtigem mitmachen wollen. Der Stein noch fest in meiner Hand. Baba, wenn sie alles verbieten, was machst du dann? Lärm in den Straßen, du weißt, wie es uns geht. Gestank in den Gassen, du weißt, wie es uns geht. Autos als Kerzen, du weißt, wie es uns geht. Unterhalt uns, spiel mit uns, stirb für uns mal hier und wir folgen dir. Dann sagten sie, sie klauen einen Bus für eine spezielle Aktion. Sie wüssten ja schon, dass ich mit Autos kann. Sie sagten, es wird alles ganz einfach. Ich sag, ich bin nicht sicher. Aber Baba, wenn du einmal drinsteckst, was machst du dann? Hier ist der Augenzeugenbericht. Ein blauer Ford Escort stoppt in der Nähe einer Militärbusstation. Zwei Männer und zwei Frauen steigen aus dem Wagen und positionieren sich dahinter. Ein weiteres Fahrzeug, Modell unbekannt, parkt etwa 30 Meter weiter. Nach 2 Stunden fährt ein Militärbus in die Station ein. Als der Fahrer aussteigt und zum Kofferraum geht, treten die 2 Männer, kurze Haare, Schnauzbärte, Pullis und Jeans, und 2 Frauen, lange, braune Haare, eine mit Sonnenbrille, mit einer AK-47 hervor. Einer verlangt, dass die 4 Offiziere aus dem Bus aussteigen. Als der 1. Offizier mit erhobenen Händen aus dem Bus herauskommt, rennt der Fahrer plötzlich weg. Eine der Frauen, die mit Sonnenbrille, eröffnet das Feuer. Sie trifft den Fahrer in den Rücken. Er fällt. Sie rennt zu ihm. 3 Schüsse aus kurzer Distanz. Ein pensionierter türkischer Militär, der in der Nähe wohnt, hat gesehen, was passiert ist. Rennt mit einer Shotgun auf seinen Balkon, schießt und trifft die Frau. Die 3 anderen Offiziere rennen ebenfalls los und werden von den Männern erschossen. Die Frau, ohne Brille, schießt auf den Balkon. Die Männer tragen die Verwundete zum blauen Ford Escort, an dessen Steuer ein weiterer Mann, jünger als die anderen, sitzt. 17 Jahre Haft, Baba. fordert die Staatsanwaltschaft. Ich wollte zur Polizei. Ich könnte sagen, ich wusste nichts von dem Plan. Könnte sagen, ich bin nur gefahren. Und wenn ich mich freiwillig stellte. Aber als dann morgens die Junta übernahm. Baba, sie haben Serkan nachts, nur wegen Mitgliedschaft in unserem Verein, in eine Halle gebracht, ihm die Augen verbunden, ihn kalt abgeduscht, ihn mit Stöcken geschlagen, seinen Händen und seinem Geschlecht Stromschläge versetzt, ihn an eine Latte gefesselt, an die Decke gehängt, gewartet und gefragt, wo versteckt sich sein Freund? Wie ist er an die Waffe gekommen? Wie hat er mir geholfen? Sie sagten, sie können alles mit ihm machen. Sie werfen ihn aus dem Fenster und erzählen, es war Selbstmord. Sie erschießen ihn und sagen, es passierte auf der Flucht. Und wenn sie dich finden, stellen sie dich auf einen Stuhl mit einem Strick um den Hals. Und falls du willst, darfst du noch einmal sprechen. Ein paar schreien, nieder mit der Diktatur. Die meisten schweigen nur. Sie prüfen erneut den Strick, richten die Waffe auf dich und befehlen dir, den Stuhl, auf dem du stehst, selbst umzutreten, bevor dir das Blut in die Augen schießt. Terror braucht Publikum. Hinrichtungen auch. Alles wird gefilmt. Sie schicken das Video an euch, Baba. Küss Anne von mir. Ich melde mich wieder aus Russland, Kuba oder China. Wasser fließt still und du weißt, wie es uns geht. Unterhalt uns, spiel mit uns, stirb für uns, Mahi, und wir folgen dir. Allah, sie hat kein Gold, hat kein Silber. Keine Kleider. Allah. Ihre Seele kennt wirklich kein Falsch. Mir ist oft schwindelig. Mir ist nicht gut die letzten Morgen. Und Allah, falls ich in glücklichen Umständen bin, dann würde ich immer, immer dankbar sein. Aber jetzt gerade will ich, glaube ich, unglücklich sein. Ich habe gestern eine Karte von Nalan bekommen, der Eiffelturm in der Nacht. Sie hat jetzt ihr Studium begonnen und ihr geht's gut. Und sie fragt nach mir. Sie sagt, ich soll sie besuchen kommen. Und ich würde so gern. Jetzt gerade sagt mein Chef mir, ich kann bald raus aus der Küche. Am Tresen würde ich 4 Mark mehr kriegen. Und ich glaube, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Wenn ich fleißig bin und wenn ich gut zum Chef bin, nur ein zweites Kind kriegen wir jetzt gerade einfach nicht hin. Allah, vielleicht hatte Mama recht. Er arbeitet hart, so ist es nicht. 14 Stunden jeden Tag, aber das bringt nichts ein. Er ist hier nicht das, was er gelernt hat. Ich war bei Mama letzten Monat, hab die Kleine besucht und ihr geht's gut. Gesund und so. Aylin bleibt bei ihr nur noch für eine Weile, bis wir ein bisschen was gespart haben. Eine kleine Wohnung vielleicht. Aber weißt du, versteh mich nicht falsch. Sie schreit, die Kleine, wenn ich sie auf den Arm nehme. Ich fahre 4 Stunden hin und 4 Stunden wieder zurück, um wenigstens einen Tag die Woche mein Kind zu sehen. Aber wenn ich sie nehme, beginnt sie zu weinen. Sie erkennt ihre Mutter nicht. Ich arbeite und spare und fahre. Und Aylin, sie erkennt ihre Mutter nicht. Und das ekelt mich an. Und falls ich in glücklichen Umständen bin, dann würde ich immer, immer dankbar sein. Aber jetzt gerade will ich einfach unglücklich sein. Keine Heimat. Allah. Ihre Seele Du stehst auf. Hals durchtrennen. Es ist dunkel. Aufhängen. Du hattest einen Traum. Rektum aufbohren. Mahir steckt noch fest. Häuten. In Kızıldere, in der Hütte am Berg. Aufschneiden. Umzingelt von Faschisten. Ausnehmen. Aber er war selbst eine Geisel und rief nach mir. Das Nächste. Frühstück mit Imran im 7. Monat. Hals durchtrennen. Immer Scheibenkäse, niemals Wurst. Aufhängen. Die Oma hat gestern angerufen. Rektum aufbohren. Eilins erster Schultag. Häuten. Du stehst auf. Aufschneiden. Ignorierst die Rechnungen auf dem Tisch. Ausnehmen. Du läufst zum Bahnhof mit dem Bus zur Arbeit, am Fenster deutscher Regen. Nächstes. Bist du zu spät dran, sagen sie, der kommt weg. Hals durchtrennen. Musst du zu oft auf die Toilette, der kommt weg. Aufhängen. Fragst du nach einer Gehaltserhöhung? Rektum aufbohren. Für dein erstes Auto, für dein Kind, für einen Urlaub, der kommt weg. Aufschneiden. Bei den Schweinen mit gelben Kappen, die Polen und Ungarn. Ausnehmen. Bei den Puten mit grünen Kappen, Rumänen und Bulgaren. Hals durchtrennen. Bei den Rindern mit roten Kappen, Türken, der Rest der Welt und du. Aufhängen und Pause. Draußen dunkel. Aufhängen. Bus, leer, deutscher Regen. Rektum aufbohren. Du legst dich ins Bett. Häuten. Deine Frau murmelt, du stinkst nach totem Fleisch. Aufschneiden. Und schläft wieder ein. Ausnehmen. Und du verlässt das Bett, in dem Imran neben dir atmet. Du packst keine Tasche und hinterlässt keine Notiz. Du nimmst Eilins Bild vom Nachttisch aus dem Rahmen, steckst es in die Jackentasche, verlässt das Haus, draußen dunkel, deutscher Regen. Track 11. Wie Murat zurückkehrt. Es sprechen zu euch die Söhne der Revolution, die in der ersten Schulwoche noch auf die Bücher von der Kasse warten. Die Töchter von Putschisten, geboren im deutschen Herbst. Die Kinder verfolgter, gefolterter, gehängter Eltern, die ihre Geburtstage auf Ämtern feiern. Die künftigen Feinde Deutschlands, die auf den Toiletten der Asylheime ihre Hausaufgaben machen, weil es der einzige ruhige Ort im Heim ist. Die immer Angst kriegen, wenn die Polizei in der Nähe ist. Egal, was sie gemacht haben, die nicht zurückkommen, weil sie von nirgends gekommen. Es sprechen sie euch, die einsamen Mütter, die ohne die Versager, die vom Zigaretten holen und Bomben legen, nicht wiederkamen, alleine die Welt retten müssen, die an Checkpoints den Kopf unten halten, die im Entzug ständig neue Arschlöcher kennenlernen, die auf den Fluren der Amtsgerichte auf ihre Söhne warten. Es sprechen zu euch, die wannabe Checo und Mara, die Welt besser machen wollt, aber in Dönerbuden, Toilettenhäuschen, hinter Taxilenkrädern und Fließbändern gestrandet sind, die den Mauerfall im Radio hörten und plötzlich schnallten, sie haben verloren, die Bombenbastler und Geiselnehmer, die in die Menge schießen und über den Haufen fahren, die Unverbesserlichen, die Verlierer der Geschichte. Gel, gel, ne olursan ol, yine gel. Ren Murat. Gel, gel, yine gel. Ren Murat. Gel, gel, yine gel. Ren Murat. Ne olursan ol, yine gel. Du rennst, los. Für dein zweites Leben. Für noch einmal Ford Escort fahren. Für endlich wieder Urlaub am Schwarzmeer. Für deine Kinder, die dich im TV sehen sollen. Du rennst aus dem Haus. Ren Murat. Die Bismarck hoch zum Mevlana Grill, wo Serkan wartet, hinter der Theke, um dich zu verabschieden. Wo Polizisten Döner fressen, Dönermode checken. Kommst du noch schnell von der Mayo hinten in der Garage. Du rennst weiter, vorbei am Ausländeramt, wo dein Prozess noch liegt. Wo Kosminski nur noch abschiebt, seit seine Frau depressiv ist und die Nazis aus dem Osten jetzt rüberkommen. Weiter, Murat, weiter, vorbei an der Fleischfabrik, wo die Contis jetzt arbeiten. Renn weiter, steig in einen Wagen, blauer Ford Escort, weiter. Mahir Chayans Geist auf dem Beifahrersitz. Weiter. Der Kofferraum voll geschlachteter Kälber. Weiter nach Istanbul, wo 4 tote Offiziere liegen. Nach Smyrna, wo Risse im Boden sind. Nach Kızıldere, wo du Mahir rausschmeißt. Bis nach Konya. Und du willst fallen. Du willst endlich auf die Knie fallen. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Du kannst nicht. Du kannst nicht stehen bleiben. Deine Beine. Und du rennst weiter. Du rennst einfach immer weiter. Gör Renn, Murat. Wie Ümis Mutter nach dem Erdbeben. Renn, wie Ümi in McDonalds Küche. Renn wie Aylin. Renn wie wir. Renn wie wir gerannt sind, Murat. Und dann bleib stehen. Und atme. Hier. Atme. Ruhig. Ganz ruhig. Leise. Hörst du das? Das ist deine Jugend, Murat. Das ist deine Jugend, Murat. Das ist deine und meine Jugend. Es kommt der Tag, da werden wir gehört. Es kommt der Tag, da sind wir frei. Es kommt der Tag, da werden wir gebraucht. Es kommt der Tag, da kommen wir an. Es kommt der Tag, da werden wir gehört. Es kommt der Tag, da sind wir frei. Es kommt der Tag, da werden wir gebraucht. Es kommt der Tag, da sind wir zu Hause. Outro. Letzte Grabrede. Ich gehe also an das kleine Rednerpult. Neben mir dein Sarg. Ich schaue kurz rüber zu dir und freue mich, dass du keine Glatze hast, die du mir vererben könntest. Die Jüngeren wissen nicht, wer ist der Junge. Den Älteren dämmert es. Scheiße, das ist der Junge. Ein kleines Piepen, das jetzt wieder da ist. Erkennen deine alten Genossen mich, den Bastard? Weil ich tatsächlich so aussehe wie du? 3 Lämmer wolltest du schlachten bei meiner Geburt. 3 Lämmer, um Allah zu danken für einen männlichen Nachfolger. 2 Monate vorher bist du zurück. Und ich rühre heute kein Lammfleisch an. Du bist zurück. Obwohl du wusstest, dass sie auf dich warten mit Handschellen. Und vielleicht würde ich sagen, dass ich es verstehen kann. Wirklich. Was sind 17 Jahre Gefängnis gegen ein Leben als Exilant? Gegen eine ewige Flucht. Gegen eine Jugend auf einer Bank. Wer weiß, vielleicht ziehe ich morgen selbst los gegen die Türken, den Westen, die Kurden, die Islamisten, Kommunisten, Deutschen. Völlig egal eigentlich. Nur vielleicht würde ich dich am Ende noch fragen, warum du nicht angerufen hast. Nur einmal, ganz kurz. Einfach um zu sagen, dass du das Gefängnis doch überlebt hast. Und zu fragen, wie es uns so geht. Aber dann gehe ich zu deiner zweiten Frau, der frisch gewordenen Witwe im Saal, die mich an Anna erinnert, wenn sie ihre Kippe so im Mundwinkel trägt, und drücke ihr mein Beileid aus. Charlize.